Die Autokoleriker sind wieder unterwegs. Bei der nächsten Möglichkeit bitte wenden. Alles klar. Und dann gucken wir einfach mal, ob die Straße frei ist. Also auf meiner Seite ist sie frei. Und immer noch frei. Ja. Los geht's. So. Ja, dann... herzlich willkommen. Ja, du bist der Beifahrer, du darfst mal die Begrüßungsformel sagen. Ich darf das Intro sagen? Das Intro gab es ja schon. Achso, das Intro... An dieser Stelle. Aha, so. Du kannst es auch zuklappen, wenn dich das stört. Ja, das tut es. So, Klappe zu, Affe tot. Und einfach ein bisschen hochhalten, ja. Oder wo ist das Mikro an dem Ding? Ich weiß nicht. Ja, unten. Dann lieber quasi nicht. Am Hintern. Achso, hast du ja, okay. Hab ich. Ja. Ja, herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge. Heute ohne Gäste, letztes Mal mit Gäste. Ja, und heute nur wir. Sind wir wieder das eingeschworene Team bei der eigenen Strecke. Ja, der Taxifahrer weiß nicht, wo es lang geht. Ach Gott, guck mal, wie viele Unfälle der schon hatte. Ja, der sieht ein bisschen... Different colors. ...demoliert aus. Ja. Hier, gestern war hier bei, hier bei dieser Waschstraße, ja. War diese Radioaktion. Oh. Mit diesem, wir waschen ihr Auto für Oma oder irgendwie so. Ich höre ja kein Radio. Nee, wir hören ja eigentlich nur Podcasts. Genau. Und zwar grundsätzlich die eigenen. So. Eigentlich ist es der einzige, den du bisher gehört hast, oder? Ich glaube ja. Wenn das so ist. Aber ich höre schon ein bisschen mehr. Ich glaube, ich habe letztens irgendwie so einen Mac-Podcast gehört. Hast du doch mal einen gehört? Ja, so hast reingehört. Mal, hast du mal auf meine Empfehlung gehört? Ja, deine Empfehlung habe ich angenommen. Aber... Ui. Wo? Mit das Aber meine ich jetzt. Ach so, ja, gut. Ja, gut. Ist ja wie ich... Ja, bitte. Wer hat gehupt? Irgendeiner hat hier gehupt. Du weißt... Unterbrechen Sie uns nicht ständig, wenn wir hier aufnehmen. Du weißt, ich hupe dann einfach auch, ne? Es kann auch sein, dass ich einfach mal auf den... Ja, oder hinten kommt gerade Polizei. Das oh, muss dann nicht klar. Unbedingt sein. Jetzt muss ich da nicht hupen. Dass man dann noch hier lange rumhupt. Ach, die Hüte des Gesetzes. Die Hüte. Wir wollen ja nichts Falsches sagen. Wir wollen ja nichts Falsches sagen. Nicht, dass ich unsicher wäre in irgendeiner Art und Weise, aber kannst du noch mal kurz gucken, ob wir aufnehmen? Ja, ich habe da voll drauf gedrückt. Ja, nee, ich überprüfe das nur sehr gerne noch. Ja. Na, ist das die Aufnahmezwangsneurose des Überprüfens? Ne? Läuft ja, die Aufnahme? Sowas habe ich des Öfteren, weil bei meinem anderen Podcast in letzter Zeit so viel schiefgelaufen ist. Na, hast du ja gesagt. Bei der Aufnahme. Da ist das so ein bisschen, naja. Wenn der Meister auf Rekord drückt, da kann nichts schief gehen. Naja, dein in seinen Ohren. Dein Wort in seinen Ohren. Bitfucks Ohren. Auto tot. Hunger. Ja. Ja, so erzähl doch mal einen Schwank. Ein Schwank? Heute sollst du mal was erzählen. Vielleicht Heute kannst du mir dran. Auch noch was... Was Neues berichten? Was machen denn unsere Enten? Da haben wir ja das letzte Mal so schön. Ich guck die ganze Zeit. Aufgehört. Ob ich auch mal endlich ein Duck Fuck Day erlebe. Ich habe leider bis jetzt noch nicht das Vergnügen gehabt. Jetzt fahren wir mal geradeaus, ha? Weißt du auch warum? Ja, weil der Eumel hier vorne an der grünen Ampel steht und nicht fährt. Und weil die Polizei da lang fährt. Oder auch nicht. Doch, oder auch nicht. Oh, die checkt doch schon ab. Die hat uns abgecheckt. Weil ich mit dem Zeigefinger nach vorne gezeigt habe. Jetzt, guck mal, was für einen Sicherheitsabstand die halten. Ja. Da ist doch was faul. Da geht doch was. Da geht einer. Und? Aber er blinkt links. Rechts. Er blinkt rechts. Blinkt rechts, bleibt rechts. Ich guck mal ganz unverschämt rein. Na, kann nichts passieren. Alex. Nicht herausfordern. Das ist in den Dietzenbach. Da sind auch die Cops, die härtesten. Ja, hier sind noch die härtesten Cops unterwegs. Ja. Im postromanischen Architektur. Also wir befinden uns noch in Dietzenbach. Wir fahren gerade vorbei am Rathauscenter. Das ist ein beliebtes Ausflugsziel für unsere Mittagspause. Da haben wir ja auch das letzte Mal. Ja, da kamen wir an, wo der Robert euch so viel erzählt hat. Leider. Normalerweise ist er ja ist der Choleriker. Er ist ja beim Autofahren. Nicht gefahren, ja. Genau, das ist wohl das Problem. Er saß halt auf dem Rücksitz und dachte, naja, dann kannst du nicht. Oh, jetzt wird erstmal die Gnädigste rausgelassen. Mhm. Aber hier zum Rathaus, da geht's da lang. Also ich will ja auch woanders da lang. So. Und jetzt weiß er nicht, dass er fahren soll mit. Was ist denn? OK. Ach, Herr Jesus. Das ist ja sowieso Polen. Ah, ja, da steht's auch. So, aber kommt ein Radfahrer, kann man auch in Polen mal umfahren und dann einfach los. Auf. Oh, was traut er sich denn? Jetzt muss er noch. Jo, ist jo, halt Astra Jesus. 1.6 in Bollische Dichen, weißt du? Vielleicht. Oder ist das jetzt irgendwie politisch? Nein, ich weiß ja nicht. Das war schon leicht unkorrekt gewesen. Entschuldigung. Aber darüber brauchen wir hier in diesem Podcast nicht diskutieren, was politisch korrekt und unkorrekt ist, weil alles, was wir hier sagen, ist total unkorrekt. Könnte im Zweifelsfall. Grundsätzlich 80% sind unter der Gürtellinie. 1% ist vielleicht drüber. Ist die anderen 19%, von denen wollen wir gar nicht erst reden. Ja. Guck mal, hier schon wieder ein postromanisches Gebäude. Im Anfangsstadium. Die Säulen fehlen noch. Die bauen hier. Da gibt es doch genug Freifläche. Ja, und hier kannst du noch einen machen? Aber hier würde ich das nie machen. Nee. Da liegt die Krux. Das ist das Problem an der ganzen Geschichte. So, hier spielen die Kinder auf der Straße und es wird gespielt. Zigarettendealen. Ah, alles klar. Und dann hat man immer noch die Möglichkeit, dass. Ja, warum gehen wir da nicht eigentlich mal hier hin? Ja, ich hab's ja nur. Kann man ja dieses Mal machen, diesen Freitag. Ja, aber diesen Freitag ist ja schon eigentlich Italienerfest. Ach, sicher. Du weißt, wie wir sind. Oh. Einmal gesagt, ist der Käse gegessen. Da ist aber die Fahrt zu kurz zum Aufnehmen, quasi. Ja. Aber wir haben jetzt schon eine Episode praktisch in der. Ja, in genau, der haben wir schon dabei. So, jetzt fahren wir hier die Radfahrer genau vor die Kimme. Nicht nur das, sondern. Ihr seid doch eh alle gedopt. Die locken dich jetzt so lange, dass du dann kurz vor dem Blitzer Vollgas gibst. Komische Hose, guck mal, wie das mit das jemand den Hintern durch. Ich muss jetzt echt. Da muss man echt aufpassen, dass man nicht den Vordermann hinten drauf fährt. Was hat denn der für eine Hose an? Das war da hinten. Und wir fahren ja gleich nochmal dran vorbei. Sie haben uns ja nochmal rechts überholt. So, guck mal, weil das ist doch wie so also was wir jetzt sehen, ist eine. Spinnleben. Nein, das ist ja. Okay, sie spannt ein bisschen. Man müsste es. Hat der überhaupt eine Unterhose an? Nein. Ah, ich will es gar nicht wissen. Das sind. Der hat keine Unterhose an. Der hat keine. Nee. Hat er auch nicht. Ich sehe die Moritz-Tiefe. Also das nächste Mal ein bisschen sauber abwischen, bitte, wenn es geht. Ich sehe die Arschbacken aneinander reiben. Ist ja ekelhaft. Was macht der denn? Warum wackelt der mit dem Kopf so hin und her? Vor allem, ja, der ist quasi nackig. Sitzt der auf dem Sattel? Oh Gott, die kommen nochmal an uns vorbei, wenn es so weitergeht. Hup, dass die da vorne Gas geben. Ja, das ist bitte. Rot. Wohin sollen die Gas geben? Jetzt, wart! Ja, die sind weit genug weg. Aber das ist ja, was ist denn das? Ja, aber das darfst du mich nicht fragen. Ich meine, ich fahre. Ist das eine neue Art des Extremsports? Das zur Schaustellen der aneinanderreihenden Arschbacken? Das betrifft ja dann nicht nur die Arschbacken. Also, ich glaube, du vorne war es so. Ja, nee, das schon. Aber wenn da nichts drunter ist, ich meine jetzt, also da ist ja, da fehlt immer eine Schicht. Ponys auf einer weiten Wiese. Ponys und Hundewelpen. Hundewelpen, ist ja Wahnsinn. Hundewelpen. Ja, wir spüren, wir haben das jetzt nicht so bestellt oder das ist tatsächlich jetzt ausnahmsweise heute mal so passiert. Sogenannte Nacktarschradler. Wahrscheinlich durften sie ganz nackig nicht, sind sie weggefangen worden. Also haben sie gesagt, naja, dann so eine hauchdünne Radlerhose. Ja, hast du gesehen, die war so, aber die so war, oberhalb. Also ja, die war, aber die hatte so eine leichte so eine, Perforierung. Ja, die sieht vielleicht, wenn du die im Stehen hast. Wenn der steht, dann ist das bestimmt klickdicht. Wenn der setzt steht. Sich der Radfahrer ach an so. Sich neben seinem Fahrrad. Nicht des Radfahrers Steuerknüppel. Nein. Ja. Er steht neben seinem Fahrrad, also er hat sie gerade anprobiert, die Radlerhose. guckt sich im Spiegel an und sagt sich, das ist voll picklig, das jetzt, ist voll jetzt toll. Sag doch mal bitte, jetzt sag doch mal bitte, wie nennt man so eine Hose? Halbtransparente Radlerhose. Okay. Oder die sogenannte Arschbackenspielradlerhose. Ja, oder wie kann man denn das noch definieren? Oder die obszöne Radlerhose. Vor allem, durch Reibung entsteht ja nun Hitze. Darauf möchte ich nicht weiter eingehen. Hiermit entziehe ich mich gerade ganz kurz. Also, lass das mal ein Schwulenpärchen gewesen sein. Nein, muss ja noch nicht mal. Ich meine, nein, muss ja noch nicht mal, aber ich kann ja. Auch. Kann ja wohl. Also. Vielleicht mag er auch seinen Arsch zu zeigen. Ich meine, es gibt ja genug Sorten des Fetischs. Ja, gut. Ich habe mal in der Nordweststadt jemanden gesehen. Aber man muss doch nicht jeden dran teilhaben lassen? Ja, ich wollte gerade sagen. Ah, das ist ja nicht. Also man muss jetzt keine Opfer mit reinziehen in seinen Fetisch. Das ist genauso wie diese. Pass mal auf, ich erzähl dir was. Ich war mal in der Nordweststadt gewesen. Jetzt kommt's. So. Und dann laufe ich da rum, bin gerade fertig, will wieder zurück zum Auto und dann kommt mir etwas entgegen. Ich weiß nicht, ob es Mann oder Frau war. Okay. Völlig eingehüllt in einem Latex-Corsagen-Outfit. Mischgemüse in Latex. So ungefähr. Mit hochhackigen Stiefeln, wo vorne die Fußspitzen, weißt du, so zusammengeschnürt sind. Also eher wie so Ballerina, was die Balletttänzerin tragen. So nur als, Bild. Ja. Ja, okay. Kann ich dir mal zeigen im Internet. Und dann, Achtung, jetzt kommt der Oberhammer, voll Maske an, nur die Augen hast du gesehen. Okay. Und dann hat er, sie, keine Ahnung. Wollte eine Zigarette rauchen und hat dann immer ganz leicht die Maske sicherlich vom Meister oder der Meisterin befohlen, nur angelupft, damit er rauchen kann. Ach ja. So, ja. Und da regst du dich über die Arschbacken. Ich reg mich ja nicht drauf. Also ich finde es halt nur. Nein, ich sage dir, das war Fetisch. Merkwürdig. Guck mal, der hat sowas nicht. Nee, aber dafür hat er. guckt hier die feinere Palp raus. Ja. Naja gut, noch ein bisschen tiefer und es gibt halt ein Maurer-Dekolleté, ne? Sozusagen. Ist dann auch annähernd so. Naja, bei dem schönen Wetter, wa? Kann man mal machen. Dann darf man sich nicht so warm anziehen. Ich finde, man sollte auch bei warmem Wetter viel, viel freizügiger sein. Einfach mal nackentradeln oder so. Richtig. Also wir rufen unsere Hörer auf einfach mal nackentradeln. Ich wollte jetzt eigentlich erstmal das nackelnd Autofahren vorschlagen, aber okay. Das kann man in die nächste Episode machen. Nackend Autofahren. Müssen wir das dann auch machen oder rufen wir einfach nur auf? Ne, wir rufen einfach auf erstmal. Bitte schickt uns Bilder. Die werden dann gepostet. Die E-Mail-Adresse findet ihr dann in unserem schönen Blog. Genau. Der da heißt. Ich war noch nie auf dem Blog gewesen. Ach, Jesus. Das ist schon eine Schande eigentlich. Ich greife das Thema nochmal mit den 35 auf. Also den Link dazu findet ihr in aller Regel hier irgendwo in der Autodatei beziehungsweise irgendwie. Du musst das für Ältere auch erklären. In den Shownotes, die da mitgeliefert werden. Beziehungsweise wenn ihr den Podcast über den Blog hört, dann wisst ihr ja dann eh schon, was es ist. So, ja, jetzt, was wolltest du erzählen? Ich war ab eigentlich, also ich meine. Was machst du? Ich hab hier von der Fetisch. Achso. Was auch immer es war. Ich glaube, es war ein Mann. Der hat von seiner Meisterin sagen lassen, was er zu tun hat. Naja, das kommt ja manchmal vor. Dinge gibt's, die soll's. Doch, die sollte es geben. Naja, also einfach um andere zu verwirren, wie uns in dem Fall jetzt gerade. Ja. Ja. Ich meine. Aber wie nennt man das? Was ist das? Ich habe keine Ahnung. Wie letzt waren wir in Mainz gewesen. Ein Mittelstreifen halbtransparente Radlerhose. Darüber sinniere ich einen Augenblick. Mittelstreifen ist ja auch schon wieder irreführend. Weil der könnte ja auch längst nach unten Das war ja kein Mittelstreifen, das war ein Querstreifen. Also ein Querstreifen über die Poritze. Ja. Ein Querstreifen? Das ist ein bisschen verdeckt, aber es wird auch ein bisschen was gezeigt. Soll Lust auf was mehr mich machen. Auf das, genau. Was mich? Um Gottes Willen. Ja, das bringt mich jetzt nach Mainz. Es gibt ja so für Frauen, ne? diese Oberteile, die dann so halbtransparent sind, die dann... Ja, das, was ich dir jetzt erzähle, ist was ganz anderes. Also da war so ein Pärchen gewesen. Mhm. Und ich habe das an diesem Tag zweimal gesehen. Ja. Zweimal. Also gehe ich davon aus, dass die ihre Runde gedreht haben. Beide etwas proper. Sie, so ein Fließjäckchen an. Unten drunter, weiß ich nicht, ob es eine Bluse war oder so ein... Naja, auf jeden Fall war die ganze Geschichte bis zum Bauchnabel offen. Okay. Und unten drunter kein BH, sondern alles nackend. Uiuiui. An sich ja nicht schlimm, aber der Typ war voll eklig, wie er sie in den Arm genommen hat. So, hier, Pippi, komm mal her, zeig mal, was du hast. Um Gottes Willen. So, nicht nur ich hab's gesehen, sondern ganz Mainz hat's gesehen. Also haben die eine quasi Spur der Verwunderung und des Gelächters hinter sich hergezogen. Okay. Ja, sehr interessant. Ich versuche gerade mir das nicht bildlich vorzustellen. Denk an Hundewelpen. Ja. Habe ich auch gemacht. War ganz toll gewesen. Ist dir eigentlich mal aufgefallen, dass wir auf unserem Weg... Boah, ist hier warm drin. Ich habe doch schon die Lüftung an. Davon merke ich nichts. Aber davon kriegen wir dann... ja, wir fahren ja noch nicht. Ja, davon kriegen wir auch Nebengeräusche. Dass wenn wir fahren... Ja. Dann wir fahren, wenn wir hier die Strecke entlang fahren, an zwei Autoteile. Was sagst du? Tothunger. Ja. Der Meister des Verschleiß. Ja. Das kann man so und auch so rumsehen. Also. Wo ist denn noch einer, wo wir faule Eier dagegen schmeißen können? Wo? Wenn wir jetzt um die Kurve hier links fahren, auf der rechten Seite kommt gleich noch einer. Mm. Hm. Oh, Burger King. Burger King und ATU liegt immer nah beieinander. Stimmt. Das ist komisch, gell? Das ist eine Symbiose. Der eine kann oder den anderen nicht. Musst du mal laut sagen. Das ist eine Symbiose. Ja. Wer ja. kann ohne den anderen nicht? Das ist jetzt die Frage. Ich glaube ja, dass der Burger King... Jetzt kommt wieder eine gewagte Theorie. ...sich grundsätzlich immer in der Nähe von einem ATU ansiedelt, weil die Leute sind so frustriert, nachdem sie beim ATU waren, dass sie rausgehen und erstmal Frustessen machen müssen. Wir müssen eh so lange warten und können dann gleich nochmal... Ich bin ja eher für die Frustessaktion. Für die Frust-Theorie. Ja. Könnte sein, dass der Burger King sich denkt, aber ich glaube, hier war der Burger King zuerst da. Das kann gar nicht sein. Ich werde das in wissenschaftlich ausgearbeiteten Dokumentationen nachweisen, dass das nicht so gewesen ist. Aber der Burger King hat sich nochmal überarbeitet. Seitdem. Also der hat sich nochmal renoviert. Was denn da die Fassade ein bisschen? Kann ich nicht beurteilen. Bisschen netter. War ein bisschen abgeranzter. Jo. Was halt hier so ist. Du guck mal hier. Am 27. ist hier das Sattelfest. Ah, die üben schon für das Sattelfest. Die für So. Wenn die dann aber so zum Sattelfest gehen, dann sind die ein Fall für die Polizei. Das glaube ich. Sind die ein öffentliches Ärgernis? Ja, aber nur der eine. Ja, der andere, naja, dann bei dem anderen warst du auch. Ja, da musstest du aber, da hast du aber genau hingeguckt. Ja, weil ich bei dem anderen war es ja offensichtlich. Da wollte ich überprüfen, ob das bei dem anderen vielleicht auch so. Sehr löblich, sehr löblich. Du hast nur quasi eine Hypothese aufgestellt und wolltest sie nur quasi beweisen, also wissenschaftlich untermauern. Naja. Dafür solltest so du aber zum Sattelfest gehen. Vielleicht ist das ja dieses Jahr modern. So. Kann ja auch Nein. sein. Vielleicht ist das ja Nein. Mode. Nein. Also nicht beim Mountainbiker. Nichts gegen Rennradfahrer. Da trägt man sowas vielleicht. Die waren doch gedopt oder so. Meinst du? Ja, der eine ist doch so komisch rumgewackelt. Vielleicht ist gerade die Dosis abhanden gegangen. Vielleicht hat er ja gerade gemerkt, dass es vielleicht doch besser gewesen wäre, eine Unterhose drunter zu ziehen. War ihm unangenehm? Nee, glaube ich nicht. Nee, vielleicht hat er einfach nur irgendwas gestört. Da war eine Biene gewesen, ich habe es genau gesehen. Weil man weiß ja genau, laut Physik, es kann nur ein Ort, an einem Ort kann es nur einen Gegenstand geben. Stimmt's? What? Es kann nur ein Gegenstand an einem Ort sein. Aber hier sind mehrere Gegenstände. Nein, also das kann ich dir jetzt nicht erklären, ohne meine Hände zu nutzen. Nimm doch mal die Hände. Physikalisch ist es doch nicht möglich, dass exakt an einem Ort, also exakt, jetzt weiß ich zwar nicht, wie exakt man den Ort definieren kann. Gott, hier in Offenbach sind die Leute, das ist doch blöd, die können alle fahren. Ich glaube, er hat meine Lippen gerade gelesen. Deswegen bin ich... Achso, deswegen bin ich auch um den rumgefahren jetzt, weil sonst gibt es ja eine Kollision. Und dann wären schon zwei Gegenstände an einem Ort, die ineinander verschmolzen. Na, aber es sind ja nicht, damit die nicht ineinander verschmelzen, verbeulen die sich ja gegenseitig. Kommt drauf an. Also einer muss ja weichen quasi. Verstehst? Ah. Also es gibt keine Verschmelzung in dem Sinne. Aktion gleich Reaktion. Ja, so. Nein. Jetzt lass uns nicht zu wissenschaftlich werden hier. Wir haben Feierabend. Einfach nur noch einen draufsetzen bei dem Ganzen hier. Da guckt er nicht. Da guckt er nicht. Also, zieh dir mal eine schöne Radlerhose an. Du kannst mir glauben, die werden nicht auf den... Was war eigentlich hier mal drin gewesen? Ich weiß es nicht. Heinrich Leichhof. Weiß ich nicht. Ist noch eine Schule? Möglicherweise. Tun uns doch da in der Nähe. Ja, das weißt du noch nicht, dass ich alles wissen muss. Ja, was hat er da? Hatte der da Würstchen? Wer hatte Würstchen? Ja, da hatte so einen Wagen hinter sich hergezogen am Fahrrad. Mann. Aber heute sind wir auch echt alles hier. Warum hast du nichts gesagt? Er hat mir angehalten, noch ein Würstchen gegessen. Ja, mal gefragt. Kann sie auch Würstchen zum Mitnehmen? Eine Wurst zum Mitnehmen, bitte. Ich nehme dann den Pollerwagen da, bitte. Und haben sie noch Brötchen und Senf? Ja. So, dann mal gucken, ob dein Hamburger Kollege da wieder rumsteht. Das hoffe ich nicht. Ich sag, das war keiner. Das war kein Hamburger Kollege. Da war ein Schlagloch. Sondern ich bin immer noch felsenfest davon überzeugt, und das habe ich ja beim ersten Mal schon ganz klar. Ne? Ganz klar. Bewiesen. Das war ein Offenbacher, der sich als Homburger getarnt hat. Als Bad Homburger, ich bitte dich. Ja. Bad. Ne? 100 Jahre. Das wollen wir nun nicht unterschlagen. Das wollen wir nicht vergessen? Dass es ein Kurort ist. Letztes Jahr. Oh, hätte ich da eigentlich Kurtaxe zahlen müssen? Als du da warst? Ja. Ja. Musst du noch nachträglich bei mir entrichten. 1 Million Euro. So viel, ne. Ich halte die Hand schon mal auf. Das passt nicht in die Hand. Wenn es links und rechts runterfällt, dann sammle ich es auf. Hier, 1 Million Luft-Euro. Danke. Ist genauso viel wert. Nee, ernsthaft jetzt? Muss er eigentlich Kurtaxe bezahlen oder nicht? Ja, du wohnst doch da. War gerade dein Argument. Ja, das mag sein. Nee, wir Bad Homburger müssen sowas nicht zahlen. Und wieder einmal hat er Glück, dass wir gleich am Bahnhof sind. Was ein Glück, ey. Das war letztes Mal schon so ausschweifend mit dem Erpel. Ja, sowas ähnliches wie mit dem Erpel haben wir ja diesmal auch wieder erlebt. Passt rein halt theoretisch. Das ist halt mal keine Ente. Nein. Aber ich werde es noch erleben. Aber ich bin der Meinung, diese ganze Duckfuck-Geschichte ist schon gegessen. Ja, kann sein, dass das schon. Jetzt geht es nur noch darum, auszubrüten. Auszubrüten und den Teich wieder so voll zu scheißen, dass er kippt. Dann würde ich mal sagen, ja, das war das Wort zum Ende. Dass der Teich kippt. Der Teich kippt. Und ich halte jetzt mal hier eleganterweise und wir sagen tschüss, bis zum nächsten Mal. Ausschalten. Tschüss. Sie haben Ihr Ziel erreicht.